Da sind wir. Dass ich mal dabei war, ist prima. Nein, Viva wir fangen hier so eine Folklore an, da habe ich auch keine Lust drauf. Sag mal, Stefan, was ich dich nochmal fragen wollte, wie geht's eigentlich... Ja, jetzt muss was kommen von dir. Jetzt muss dir. Ein Gag kommen von dir ja, eigentlich. Aber in der Frage hätte schon ein Gag kommen sollen. Frage hätte kam schon nicht. Carmen. Ist das ein Anzeiger dafür, wie die Folge sich im weiteren Verlauf abbilden wird? Ich bin mir nicht sicher. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Gestern saßen wir in genau diesem Studio, hatten die Mikrofone aufgebaut, haben Sachen aufgenommen, haben uns aber dafür entschieden, nicht die Podcast-Folge aufzunehmen, weil, sondern ich zitiere, Geld verlangen zu wollen. Genau, wir haben dann lieber den Patreon-Account eingerichtet, ja, anstatt die Folge aufzunehmen, was weil, ich zitiere, Stefan müde war. Nein. Oh, der war müde, aber müde dann hier nochmal den Patreon-Account aufzumachen. Wach, und genug, mal, wach genug, um sehr viel Geld zu verlangen. Nochmal schön den Zuschauer an den Knöcheln zu packen und schön das Geld rauszuschütteln, schön den Sack aufzumachen. Machen und die Taler reinfallen zu lassen. Noch einer, ein User hat geschrieben, wir wollen heute ein bisschen auf die User eingehen, einer hat geschrieben, nicht erscheinen, aber Geld verlangen. Ja. Und irgendwie ist es genau unser Ding. Aber so, weil wir sind ein Podcast, wir haben schon unsere Mikrofone, wir haben alles schon, was wir zum Aufnehmen brauchen. Leute haben unsere Qualität des Öfteren gelobt. Wir haben also alles, was wir brauchen, schon in sehr guter Ausführung das und stimmt. Verlangen trotzdem noch Geld, obwohl wir damit nichts machen können. Interessante Dynamik. Du hast den Post geliked, ich habe ihn wieder entliked. Welchen Post denn? Den du gerade erwähnt hast, den Tweet. Nur damit ihr mal da draußen wisst, wie ungefähr das, wie die Dynamik bei das Podcast auf Social Media Team funktioniert. Einer liked und dann, wir sind uns oft nicht ganz einig, wie wir mit der Community umzugehen haben, weil Community ist ein hartes Thema und das ist heute auch das Thema, über das wir mal sprechen wollen. Community. Ihr habt zu viel Geld. Geld macht nicht glücklich. Und da wollen wir heute mal ein bisschen aber drüber reden. Geld macht lustig, ist uns aufgefallen. Ja. Und da wollen wir dann ansetzen, glaube ich, um euch da, ich glaube, Geld ausgeben macht glücklich. Zu dem Thema haben wir direkt am Telefon den Glücksforscher Professor Dr. Dietsch von der Universität Tübingen. Guten Tag. Schönen guten Abend, hallo. Sie forschen ja an Glück. Das ist ja für viele ein recht subjektiver Begriff. Kann man denn überhaupt Glück erforschen oder muss das jeder für sich selbst tun? Glück kann man nicht erforschen, haben zumindest die Leute gesagt, denen ich gesagt habe, dass ich Glücksforscher bin. Mhm. Ich hätte dann einfach diesen Namen eintragen lassen und bislang hat es noch niemand in Frage gestellt. Sie sind der Erste, der mich anruft. Ich bin seit Jahren arbeitslos und habe mich jetzt als Glücksforscher ausgegeben. Ja. Und Sie rufen mich jetzt an, na gut. Haben Sie denn das Glück gefunden, nachdem Sie jetzt schon so lange suchen? Ich bin, muss ich sagen, ziemlich glücklich. Ich meine, ich bin beruflich jetzt gar nichts, wie gesagt. Mhm. Und ich bin sehr zufrieden. Ich meine, jeden Tag laufen gute Sachen im Fernsehen. Eine Frage, die uns immer wieder erreicht ist, macht Geld glücklich? Ja. Vielen Dank, ja. Herr Dr. Dietsch von der Universität Tübingen. Tschüss. Glück auf, oder was sagt man da, oder? Petri Heil. Petri Heil, wegen Frauke. Nee. Oh, da muss aber eine Menge Jäger, glaube ich. Oder wer sagt Petri Heil? Jäger. Wolfgang Petri. Wolfgang nee. Jäger. Sagt Petri Heil. Ja. Die müssen sich so was Neues überlegen, ne? Nein. Wieso? Verstehe ich nicht. Nee, aber jetzt wegen Frauke Petri. Damit man mit wem reden Sie jetzt? Also redest du noch mit mir, wie redest du jetzt? Redest du noch mit mir, Herrn Jäger vom Dachschutzverband Glück? Oder mit wem redest du jetzt gerade? Ich rede mit Frauke Petri gerade. Ja. Schön, dass ich Sie heute Schön, guten Abend, hier begrüßen darf. Danke, dass ich da bin. Haben Sie Angst, dass Petri Heil das neue Heil Hitler wird? Ja. Gedenken Sie, einen neuen Nein. Gruß, einen neuen deutschen Gruß einzuführen, bevor die Bevölkerung von sich aus anfängt, Petri Heil als neues Heil Hitler zu verwenden? Ich will ja gar nicht in diese rechte Ecke geschoben werden. Mhm. Deswegen habe ich damit eigentlich keinen... Lassen Sie mich über den Euro sprechen. Wie würden Sie denn gerne gegrüßt werden auf der Straße? Sowas wie, hi, fände ich gut. Hi, Frauke. Hi, Frauke? Heil. Heil, Frauke. Ja. Okay. Haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Macht Geld glücklich? Nein. Vielen Dank, Frauke Petri von der Universität Tübingen. Wir kommen zurück zu Dr. Wolfgang Jäger von der Universität Bremen. Das war ein Hörspiel. Oh, ein Hörspiel. Aufgelegt. Ein wunderbares Hörspiel. Ein kleines Hörspiel. Und kleines, wir haben euch betrogen. Oh. Denn wir haben gesagt, bei 50 Euro machen wir weniger Hörspiele. Aber wir haben noch schon viel mehr als 50 Euro. Wir haben das neue Goal noch nicht erreicht. Du hast Patreon nicht verstanden. Aber du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche, ohne zu verstehen, warum. Ja, aber da sieht man die Ziele dann nicht. Weil ich weiß immer nicht, was das nächste Ziel ist. Ich habe selber völlig die Orientierung verloren. 100 Euro war unser Ziel. Mehr Hörspiele. Mehr lustiger, alles in allem lustiger ja, zu sein. Zum Glück ist das noch nicht erreicht. Und wir wollen dich zwangsläufig klonen. Ja, ich weiß. Und dann wollen wir jede Woche live einen Florentin töten. Weiß man nie genau, so welchen South Florentin Park. Trifft es. Den vom Anfang, ist es der Klon und in Folge 80 hat man völlig den Verstand verloren. So auch, wie South ich, Park meinst du, so mit Catchphrase? Ja, oder wie in dem Film Prestige. Puh, ist der mir noch eingefallen. Gott sei Dank, wow. Gerade noch. Wie einer der Lemminge, der immer so die Treppe vor sich baut und über den nächsten Stein. Ich bin so lange gezögert, dass man gar nicht mehr mit einem guten Vergleich gerechnet. Und dann kommt noch Prestige um die Ecke, wo man denkt, okay, das hat tatsächlich noch Sinn gemacht. Das war ganz geil. So, kommen wir zum nächsten Thema. Die Zuschauer haben uns Fragen gestellt für heute. Ja. Wir wollen nämlich mal ein bisschen auf die Community eingehen, denn jetzt, wo ihr zahlt, habt ihr gewisse Rechte. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Stefan hat sich da mal ein bisschen was zusammengeschrieben. Was dürfen denn die Hörer jetzt, wo sie für den Podcast zahlen müssen? Das wäre echt lustig. Wenn wir jemals dafür von Zuschauern verlangen, dass sie zahlen müssen, dann will ich nicht mehr leben eigentlich. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass die Community diesen Schnipsel aufbewahren wird, um in 2 Jahren, wenn wir das Podcast Money UFO starten werden und mit bezahlbaren Abo-Systemen gearbeitet wird, man dir das wieder um die Ohren wirft. Ja, ich glaube auch. Das ist wie mit diesem Stylus, wo Steve Jobs mal gesagt hat, bei uns wird sowas niemals geben. Und jetzt kommen die mit dem Stift um die Ecke und sagen alle, oder als da ich ist der Stylus. Oder als ich in Folge 1 gesagt habe, ich würde gerne mal einen Oscar gewinnen. Und als ich vor 2 Jahren einen Oscar gewonnen habe, hat die Academy, war so nett und hat den Ausschnitt eingespielt, was, finde ich, ein ganz netter Zug war eigentlich an der Stelle. Unsere Leute, unsere Community, unsere Herzensmenschen, die uns seit Jahrzehnten bei diesem Projekt begleiten, durch dick und dünn gehen, nicht zu Gästeliste Geisterbahn oder, ja, Antenne Alderan gewechselt Last September in Monaco. Zu diesem dummen Affen von Last September in Monaco. Last September in Monaco. Und die haben uns jetzt tolle Fragen gestellt. Zum ersten Mal haben wir eine FAQ-Frage gestellt. Ich dachte, da kann man noch einen Gag machen. So statt frequently asked, so least frequently asked. So rarely Gut, asked. Dankeschön dafür. So RAQ. Ich fange mal oben an. Ja. Zunächst eine random Frage. Lasst mich durch, ich bin isotonisch. Nicht wirklich eine Frage, von daher kommen wir zum nächsten. Wo ist Booster? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich schon viele Folgen keinen Booster mehr gegessen. Und ich habe jetzt heute mal den Classic Energy Drink von Freeway Up. Das ist die Lidl-Hausmarke. Mit Freeway verbindest du, glaube ich, gute Erinnerungen. Damals am Lagerfeuer, mit der ganzen Klasse, Geburtstagsfeier. Du hast Chantal eingeladen, du hast Rebecca eingeladen, du hast Vanessa eingeladen. Niemand ist gekommen leider und du sitzt mit deinem Vater am Lagerfeuer und ihr beide trinkt einfach die Freeway Swirl, glaube ich, hieß die von Aldi. Ohne Zucker aber. Swirl, genau, die 1,5 Liter Flasche ohne Zucker. Nur Zucker. Oder 1,5 Liter. Oder ihr mischt selbst noch Zucker rein. Wow. Hat jemand mal in Cola noch mehr Zucker reingegeben? Ja, in Cola Light eigentlich, um den Kaloriengehalt wiederherzustellen. Ich finde das sehr lustig, zu versuchen, ob man in Cola noch ein bisschen mehr Zucker reinmachen kann oder ob einfach die Sättigung schon erreicht ist und das einfach oben drauf liegen bleibt. So. Nach dem Motto, nee. Ich glaube, es würde unten liegen bleiben als Sediment. Sedimentierung nennt man das und das ist sowas ähnliches wie Nukleation. Dummes Arschloch. Ganz kurz mal eben. Tut mir leid. Ohne Scheiß. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass du dass du mich da mal korrigierst und so ein Scheiß. So ein Nebensatz auch einfach. Ja, warum? Aber nur, das war jetzt offensichtlich falsch, wenn du sagst, Zucker schwimmt ohne Oberfläche. Ja, aber das müssen die doch, du brichst ja auch noch drauf, die Leute. Die merken das doch sonst nicht. Ja, aber es geht darum, dass wir den Zuschauern was beibringen. Dass wir so ein bisschen einen ehrlichen Austausch hier haben. Neulich habe ich gesagt einmal, dass der Mond sich um die Erde dreht. Und da hast du gefragt, dreht er sich denn um sich selber? Ich habe gesagt, nein, dreht sich einmal um sich selber, während er sich um die Erde dreht. Habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, er dreht sich nicht, zeigt der Erde immer die gleiche Seite. Und habe den Leuten nicht zugemutet, dass ich den gebundenen Rotation erklären kann. Habe deswegen gesagt, der dreht sich nicht, weil wir immer die gleiche Seite sehen. Und da hat jemand gesagt, tatsächlich, das wäre falsch. Und dann hat so Facepalm. Neben Smiles. Stefan liegt gerade ein aufgeschlagener Duden auf der Seite der gebundenen Rotation. Gut gemacht. Wir haben so ein Face-Palme-Smiley gemacht halt. Ja. Und haben mich offensichtlich als Trottel dargestellt in aller Öffentlichkeit. Und deswegen wollte ich jetzt mal sagen, ich habe euch nicht zugetraut. Ja, aber ist eine interessante Frage. Was heißt Wie viel trauen wir den Leuten zu? Ja, aber was heißt denn Rotation? Rotation im Vergleich zu was? Das ist eine dumme Frage. Was heißt Mond? Definiere Mond. Definieren. Ja, definieren bedeutet etwas genauer zu erklären. Oi, meine Herren, wie du das jede Folge nicht geschissen kriegst, den Kacktöne auszumachen. In dem Moment bimmelt sein Handy auch noch. Was man nicht bimmelt. Bimmelt. Brummelt. Das ist so geil. Stefan, manchmal bricht irgendwie so ein anderes Wesen raus, so das Unterbewusstsein. Aber anstatt irgendwelchen sexuellen Versprechern oder so, kommen bei ihm so ganz uncoole Worten wie bimmelt statt klingelt manchmal durch. Dein Unterbewusstsein, ich glaube, Freud könnte bei dir einfach analysieren und am Ende kämen keine sexuellen Traumata raus. Und der uncoolste Mensch, der langweiligste Mensch der Welt. Den du verzweifelt versuchst, in dein Unterbewusstsein zu verbannen, der aber rausbricht einfach durch sowas wie bimmelt. Ich habe mir so eine Maske gebaut. Was heißt gebaut? Ich hätte, glaube ich, ich habe so sporadisch so eine Maske drüber gemalt, mit Straßenkreide über meinem normalen Ich. Und das versucht immer so rauszubrechen. Aber beim nächsten Regenschauer ist die Fassade einfach wieder weg. Und da steht so ein uncooler Typ, der über die Gänge schlurft und bummelt und bimmelt sagt. Aber nur die beiden Worte. Sehr häufig, zu häufig sagt. Da war eine Frage, wie oft kannst du das Wort tatsächlich in einem Podcast sagen? Meine Antwort wäre gewesen, so oft, dass es Leuten auffällt, die es nicht nur einmal sagen, sondern 10-mal sagen, so oft, dass es den Moderatoren schon unangenehm auffällt. Und zwar so sehr, dass es aber auch nicht mehr lustig ist, wie oft es genannt wird. Ich fand, der Peak war erreicht, als Leute darüber ein Trinkspiel gemacht haben, fand ich ganz ulkig, habe ich einen Moment drüber gelacht. Aber jetzt alles, was darüber hinausläuft, Leute, man muss auch mal wissen, ich finde auch beim Neo Magazin fällt einem oft auch, dass so Insider-Jokes manchmal einfach unlustig sind. Immer der dünne, blasse Junge, zu Jan Böhmermann zu sagen, ist irgendwann einfach nicht mehr cool. Aber ich glaube, die Insider per Definition finden es immer die Zuschauer länger lustig als die, die es machen. Ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, noch nie fand es jemand länger lustig, der es selber gemacht hat, als die, die es rezipiert haben. Ist auch die Frage, finden Leute die Sendung lustiger als die, die es machen? So ein bisschen. Also nehmen die generell alles stärker wahr, als es intern wahrgenommen wird. Ich glaube schon manchmal. Doch, ich glaube schon manchmal, weil die tatsächlich auch teilweise Dinge einfach zufällig lustig finden. Also ich merke das manchmal, dass Leute Sachen sagen und die von anderen Leuten lustig als lustig gesehen werden, die gar nicht lustig gemeint haben. Stimmt, hatte ich mir beim Theaterstück. Da habe ich die Hauptrolle gespielt. Und einen Penis rausgeholt. Hab, wie gesagt, schon mal manchmal nicht die... Die Story habe ich schon nicht verstanden, als Hauptfigur. Und dann habe ich manchmal einfach was gesagt und Leute haben gelacht. Ich habe es aber gar nie als Witz interpretiert. Und Leute haben einfach dann lassen da, haben sich weggeschrien, die haben sich also wirklich eingenässt vor Lachen. Und da hast du gewusst, eines Tages werde ich einen Podcast haben und damit 12 Euro im Monat verdienen. Eines Tages werde ich was mit Comedy machen, um zu verstehen, warum das gerade lustig war. Um zu analysieren, warum das nicht lustig war. Oder lustig war. Erinnerst du dich noch an? Damals. Lass mal einen Satz beenden mit den Worten des anderen. Ich find's immer so geil, wenn du immer versuchst, während du redest, verbal oder mit den Augen Botschaften zu vermitteln. Nicht drauf antworten, das ist eine Fanfrage. Eine Anekdote erzählst, wild, gewaltig, violently wollte ich jetzt sagen. Und hab gewaltig. Violently? Ja. Hui. He shook his head violently. Wir gucken, glaube ich, zu viele englische Sachen, dass manchmal einfach die deutschen Wörter einfach ausgehen. Neue Frage. Fingen die Jahre vor Christi Geburt mit dem Dezember an, endeten mit dem Januar? Mega gute Frage. Hm. Ja, hast du mal gehört bestimmt, weil du jeden Tag auf 9-Gag abhängst. Mit deinem Vater damals bei 9-Gag gekämpft hast. Lass uns mal das gesellschaftliche Phänomen 9-Gag analysieren. 9-Gag, findest du 9-Gag lustig oder findest du es eher peinlich so ein bisschen? Ich habe es jahrelang gemieden, weil ich dieses Meme-Aufkommen extrem unangenehm fand. Mhm. Und so immer dieses Bitch, please und so, da fing das ja an. Ah, hat mir nicht gefallen. Ja. Konnte ich nicht drüber lachen. Aber irgendwann dann habe ich so ein paar lustige Sachen entdeckt und habe es für mich entdeckt dafür, dass man mal nebenbei einfach das so laufen lässt. Das ist genau das Richtige. 9-Gag ist das perfekte Medium, einfach nebenbei zu scrollen, einfach, während man eigentlich arbeiten sollte. Aber ich finde, den normalen 9-Gag-User stelle ich mir schon sehr unangenehm vor. Sehr unangenehm. Ich finde vor allem sehr interessant ist immer das gesellschaftliche Phänomen der Unpopular Opinion. Es gibt ja dieses Meme mit diesem, ich keine Ahnung, was das für eine Art von Vogel ist, der da so fortschreitet, der da so... nachdenkend rumschreitet und das ist das Unpopular Opinion Meme. Und das ist ja an sich schon Widerspruch in sich, dass man nur die Unpopular Opinion Memes sieht, die auf die Top-Seite gevotet werden, also die am beliebtesten sind. Ja. Also die beliebtesten, unbeliebten Paradoxon. Meinungen. Was ja schon interessant ist, weil da kommt dann sowas wie, keine Ahnung, bin ich der Einzige hier, der nicht will, dass Trump Präsident wird? Und das hat dann mega viele Votes und dann denkst du einfach, nein. Das ist einfach... das ist einfach im Internet, in der Ecke, in der des Internets, in der man sich bewegt, einfach komplette Allgemeinmeinung. Aber die Leute wollen trotzdem, dass es als unpopular opinion gesehen wird. Sie liken das trotzdem, weil sie sagen, stimmt, ich bin auf deiner Seite, wir sind genauso diese eingeschworene Gruppe, die denkt, wir sind in der Unterzahl und die das machen und sowas. Das finde ich interessant. Ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn du beliebt sein willst, oft dir Minderheitsmeinungen suchst, die aber eigentlich keine sind. Also oft dir Dinge suchst, die klingen, als wäre das total seltsam und so. Ja, genau. Dann lachen auch, glaube ich, Leute oft. Also wenn zum Beispiel Louis C.K. sagt, wow, jeder freut sich, wenn er furzt und das stinkt total doll und Gandhi auch oder so, weiß nicht, habe ich in den Mund gelegt, aber ich habe gerade einen Joke für Louis C.K. geschrieben nebenbei. Ich bin so gut. Sorry. Ich bin einfach ein Genie, aber und dann sagt man halt, dann sagen Leute, okay, die lachen dann, weil sie sich selber nicht getraut haben, das jemals so zu formulieren oder zu erzählen oder artikulieren, und dann lachen die darüber, weil sie so aus, ja, genau so geht's mir auch. Das ist dieses Observational Comedy von wegen, da lacht man ja, weil es einem auch schon mal aufgefallen ist. Ja. Observational Comedy würde nicht funktionieren, wenn es nicht zumindest mal beobachtet werden konnte. Und das ist, glaube ich, das Phänomen. Aber ich glaube, Nein-Gag als Person wäre ein sehr netter Mensch trotzdem. Nee, ich glaube, ein sehr unangenehmer Mensch. Weil es gibt ja auch dieses Bonmot, dieses kleine Schmankerl, dieses Vokabular, Gusto-Stückerl. Ein Schmankerl. Nein, das ist was du vorgesagt hast. Ein Bonmot. Bonmot? Kennst du so geflügeltes Wort? Nee. Schade. Bonmot geschrieben. Bonmot. Ja, genau. Das kenne ich. Geschrieben. Die Mehrheit der Leute denkt, sie sei die Minderheit. So. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Du hast ein Fachwort dafür, worüber... Nee, es war nicht Bonmot. Nein, Bonmot ist sowas wie geflügeltes... Damit beschreibt man nicht nur diesen Satz, okay. Stefan. Das wäre ein bisschen übertrieben. Und das finde ich interessant bei dem Meme, dass man da genau zeigt, dass die Mehrheit möchte, dass es die Meinung der Minderheit ist. Obwohl es die Wollen wir mal eine Folge im Stehen aufnehmen? Weil du hast mir diesen dummen Schemel hier gegeben. Du hättest dir genauso einen Stuhl holen können. Es gab keinen mehr draußen. Glaubst du, erwartest du, dass ich jetzt dir einen Stuhl hole? Oder was? Es gab keinen mehr draußen. Selbst du kennst mir keinen holen draußen. Hey, du kannst auf Cajon sitzen, das ist doch viel cooler als auf so einem langweiligen. Ich kann auf unserem Praktikanten, auf unserem spanischen Austauschpraktikanten sitzen. Ja. Spiel mal was. Und Sie hören Stefan Titzel mit seiner Neuinterpretation von Gustav Clemens, Die Seerose. Bitteschön. Ganz kurz, ist es hier das Seminar für Buchhaltung? Nee, Sie sind es im Cajon für fortgeschrittene Seminar. Alternative Cajon-Kunst im 20. bis 29. Jahrhundert. Ach so. Unter Karl dem Großen. Ja. Ich wollte eigentlich in den Finanzkurs. Sie sind hier im Cajon-Kurs für Fortgeschrittene. Unter der parlamentarischen Monarchie von 98, der versucht... Ja, ich weiß, aber eigentlich wollte ich woanders hin, weil ich habe sehr viel Schulden und ich wollte mir so ein Finanzseminar anhören. Also, ja, aber hier sind Sie im Cajon-Kurs für Fortgeschrittene, unter der Herrschaft von Ludwig dem 19. Ich weiß. Während Sie hier einfach erst reinlaufen. Ja, aber wie gesagt, ich habe sehr viel Schulden und solange Sie in der Tür stehen, kommen wir so auch nicht weiter. Wollen Sie sich einfach hier mitmachen? Das ist der Cajon-Kurs für Fortgeschrittene. Ja, aber im 12. Jahrhundert. Für Fortgeschrittene. Nach wem? Sind Sie fortgeschritten? Ich würde gerne fortschreiten durch die Tür. Ach komm Leute, da war es nicht so schlecht, oder? Niemand lacht hier in dem Kurs. Sie sind alleine alles in dem Kurs. Cajon. Nur weil Sie ein paar... Wie lange sind Sie schon allein hier? Die waren doch eben noch da, als Sie reingekommen sind, waren Sie noch da. Sie haben ein paar T-Shirts mit anderer Kleidung ausgestopft und ins Publikum gesetzt. Hier ist niemand. Sie sind alleine hier. Aber die Basketballer sehen täuschen echt aus. Die Gesichter. Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Zumal die Gesichter sind auf der anderen Seite. Ich muss Ihnen sagen, ich kann gar kein Cajon spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was ein Cajon ist, deswegen... Ein Hörspiel. Ein Hörspiel. Hey, die Leute werden so viel Geld spenden, nur um diese scheiß Hörspiele endlich zu beenden. Das ist ein Graus, das ist ein Grauen, ein Gräuel. Ich war ja... Ganz kurz. Ganz kurz. Ja, okay. Aber ganz kurz eine Sache. Alles klar. Ich war beim Netto und kennst du die Situation, wenn du dich eine Schlange anstellen willst und du stellst dich an die Schlange ganz hinten an und die Person vor dir geht noch kurz was holen, hat noch was vergessen und holt was. Knallhart dazwischenstellen, keinen Platz nicht vorlassen. Nicht wie nicht vorlassen. Naja, angenommen, die Person hat offensichtlich was vergessen, geht weg und ist nach 12 Sekunden wieder da. Und du hast aufgeschlossen, lässt du die Person vor oder nicht? Ich lasse alle in dem Laden vor, aber die Person nicht. Weil man hat dran zu denken an die Dinge. Der Supermarkt ist immer gleich aufgebaut. Aber wenn sie jetzt wirklich nur 2-3 Schritte weggeht zu dem nächsten Regal. Ach, du meinst so einem... Ne, ich versuche herauszufinden, wo die Grenze ist. Gute Frage. Ab welchem Punkt man nicht mehr... Ich überlege auch manchmal, wenn Leute hinter mir stehen und nur eine Flasche isotonischem Drink haben oder so, ja, ob ich die vorlassen würde. Ich glaube nämlich nicht. Weil... Deswegen freue ich mich immer so, dass Leute mich die vorlassen. Die haben genug Energie. Ich will mich vorlassen. Energie. Ja. Wie wenig darf man haben, um vorgelassen werden zu müssen? Ich lasse zu müssen. Wenn die einen leeren Einkaufswagen haben und sie gar nichts haben? Ist es dir unangenehm, mit gar nichts aus dem Supermarkt zu kommen? Ist es tatsächlich. Vor allem, ich muss auch mal was kaufen. Ich kaufe immer die Prepaid-Handy-Aufladung. Wird das noch lustig? Nee. Okay, du wolltest auch was anderes anfangen? Aber sehr, sehr vorausschauend von dir, dass du gefragt hast. Direkt. Das ist der neue Stefan. So mit so einem Sendeplan im Hintergrund direkt. Wird das noch lustig? Okay, alles klar, wir brechen sofort. Wir haben ja keine Zeit für unterschiedliche Storys. Wir brechen die Story ab. Ja. Ich wollte kurz über Ostern sprechen. Weil oder ich finde, du erzählst einfach eine andere Story. Ja, alles klar. Nee, das ist mir gerade wichtig, weil ich finde nämlich Folgendes. Wir haben noch nie richtig mal über Ostern gesprochen. Ich würde jetzt mal gerne das Filetiermesser anlegen und so das Filetstück des Humors aus Ostern rausschneiden. Okay, was ist das? Weil ich finde, das haben wir noch nicht gemacht. Aber glaubst du, wir kriegen es hin, ohne die Verbindung zwischen Eiern und Hoden zu ziehen? Ich dachte, das wäre für mich, auf jeden für mich, Fall. Das wär für mich ein Game Over, wenn wir das müssten. Was denn, die Eier? Ja, wir machen ich habe tatsächlich auch über Ostern jeden geblockt auf Twitter, der diesen Gag in irgendeiner Hinsicht gemacht hat. Oh Gott, das gnadenlos. Ich entdeckt. Ja. Ich will gerne darüber sprechen. Also, was ist da schiefgelaufen eigentlich bei der Planung dieses Festes? Ich verstehe den Ursprung, man will die Auferstehung Jesu feiern. Der Bruder von Jesus. Der dumme Bruder. Bezos. Bezos Bistus. Besu. Ja. Ja. Nee, man wollte das irgendwann mal feiern, aber dann hat man gesagt, okay, wie? Und da hatte man ja schon diesen Mann, der anderen Geschenke bringt und wer so. Wer hat Ideen? Der war ja schon dann besetzt. Und dann, ich finde es nämlich ein bisschen random alles. Also wir haben schon Kürbisse mit Gesichtern drin. Wir haben schon einen Mann, der Geschenke bringt, Mann und einen Baum. Wir haben schon die Idee, da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ob wir das durchziehen, dieses Fest, wo wir ganz lange Stangen haben und dann alle schwarzen Menschen in der Stadt auf diesen Stangen, nee, das war... Aufspießen. Das kam von dir, oder nicht? Ja. Haben wir das gemacht, oder nicht? Pfingsten. Genau, Pfingsten. Also, dass wir alle auf 3 Meter lang sterben, alle Mohren der Stadt... Verbrennen. Genau, nee, nee. Anmalen. Zunächst anmalen. Dass wir sie weiß anmalen. Und wir in dann bunten Farben suchen anmalen. Müssen, wer in der Stadt noch... Mohren versteckt. Lass es das mal in der Hinterhand halten. Vielleicht irgendwie was für nächstes Pfingsten Jahr. Für Pfingsten aber, oder? Für nächstes Jahr vielleicht. Aber ich finde, wir sollten noch mal über Ostern sprechen. Mhm. Also allein so, allein vom Gefühl her ist es das noch nicht. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Immerhin, wir brauchen ein Tier. Wir brauchen mal einmal ein Tier. Wir nehmen es Reh. Und Rehe legen keine Eier. Wir hatten schon die Eier. Mhm. Ja, aber welche Tiere legen denn Eier? Schlangen? Hasen. Hasen? Hasen legen Hasen. Habe ich mal gehört. Ja, okay, du kennst dich tatsächlich sehr gut mit Hasen aus. Du hast tatsächlich auch bei jedem einzelnen Festtag Hasen vorgeschlagen. Hasen vorgeschlagen. Also lass uns die Hasen nehmen, lass uns die Eier nehmen. Und jetzt habe ich, ich denke ein bisschen out of the box, aber hörst du dir kurz mal wenigstens an, okay? Ein großes Feuer. Feuer? Osterfeuer. Also ein großes Feuer. Also sagen wir mal so, dass so freiwillige Feuerwehrs und sowas halt immer aufschütten und so oder Bürgervereinigungen. Halt so Vereine halt. Die schütteln das auf, so einen Holzhaufen und jetzt zündet man dann an. Und wir nennen das Osterfeuer. Leute stehen da rum und gucken sich das an. Aber alle lieben Feuer. Zur gleichen Zeit Uhren, ne? Die Idee mit der Uhr hatte ich dir erzählt. Mit den Uhren? Mit den Uhren. Dass wir da einfach sagen, wir stellen die an dem Tag einfach anders. Einfach umstellen. Oder ausmachen. Und wir machen sie aus. Für eine Stunde. und stellen sie dann eine Stunde nach hinten. Musst du dann nicht mehr. Ah, das ist ja geil. Clever. Wir stellen alle Uhren für eine Stunde aus. Ja. Aber das mit den Hasen hatten wir jetzt gebonkt. Und mit dem Feuer fandest du auch okay? Gebonkt. Gebonkt? Schreibt man das mit K oder mit G? Gebonkt? Mit 5K tatsächlich. Okay, wir brauchen auch noch Songs. Der coolste Ostersong? Hit Me Up Before You Go Go. Oder Super Sweet 17. Supertramp. Alles von Supertramp. Machen wir zu Ostersongs. Ja. Supertramp. Easter Egg. Easter Egg. Und was macht man denn mit den Eiern? Also die Eier, die wirft man dann, also nimmt man dann und dann sucht man sich einen Schwarzen in der Stadt und wirft dann die Schwarzen auf die. Das ist Pfingsten. Hm? Eier versteckt man, würde ich sagen. Damit die Schwarzen aber wenn man sie wiederfindet, malt man sie vorher an. Sehr gut. Ah, sehr gut. Was sind deine besten Osterstories? Top 5 Osterstories. Komm, wir hauen eine Rubrik raus. Scheiß drauf. Fuck it. Ostern. Ich habe mal ein Ei vergessen im Garten und es wurde dann 10 Jahre später gefunden und es stank. Und seitdem gibt es tausendjährige Eier, die in Dschungelprüfungen benutzt werden. Woo! Das war deine Idee. Tatsächlich, wir haben in unserer Familie früher immer bei unserer Oma und später dann bei uns zu Hause immer Sachen versteckt. Und es ist immer mal sehr großer Spaß. Sachen versteckt? Ja, halt immer für jeden aus der Familie irgendwas gekauft, halt Schokoladen, Osterhasen oder so ein Kram. Und dann versteckt und teilweise auch die für die Brüder dann irgendwie in Bäumen ganz oben oder so. Also wirklich krasse Verstecke. Hier den Baum gekauft und den versteckt halt. Im Baum halt. Im Wald. Ja, im Bild des Waldes halt. Ja. Der hätte die nie gefunden, der würde heute noch suchen. Und da, haben wir dann tatsächlich immer viel gesucht. Und ich weiß noch, einmal habe ich so Schokoeier für meinen Vater gekauft. Und hat die dann in seinem Auto versteckt. Aber da war es relativ warm. Und sein Auto ist auch recht warm geworden. Und deswegen habe ich irgendwann die Eier wieder aus dem Auto getan und in den Kühlschrank getan. Und dann bin ich mir zurückgegangen und habe WoW gezockt den Rest des Tages. Und am Abend kommt immer meine Mutter und sagt, sag mal, du, dein Vater sucht immer noch nach Eiern. Kannst du ihm nicht ein bisschen helfen? Und ich so, oh shit, oh sorry. Und nee, ich finde es gar nicht. Aber er hätte einmal im Kühlschrank suchen können. Oder nicht? Das ist so gut, die Vorstellung. Er sucht den ganzen Abend, die ganze Nacht durch nach etwas, was man nicht finden kann. Fand ich so schön. Florian, dein Vater ist ja 10 Tage vermisst. Was ist da los? Wo suchst du? Wo sucht er denn überall? Wo ist er? Er hat alles abgesucht. Ja, das ist schon gut. Angenommen, ich weiß, es ist eine schwierige Vorstellung, aber angenommen, wir werden mal irgendwann Väter. Wie machen wir das? Ne? Also ich finde es aber auch schwierig, gerade bei Ostern, den Leuten, den Kindern das zu verklickern. Also gut, ich finde, man kann das akzeptieren, dass irgendwo ein Typ kommt, der alle Kinder, wenn sie brav waren, belohnt mit Geschenken. Aber ein Hase, der Eier gelegt hat, die man vorher angemalt hat, die man wahrscheinlich früher auch gekocht hat, dass das Kind gesehen hat, das war auch, habe ich euch schon mal erzählt, ich habe meine Eltern mal erwischt, wie sie Eier gekocht haben abends, vor Ostern halt. Und dann haben sie halt massiv viel Eier gekocht. Da habe ich gedacht, was macht ihr da? Und dann hat mein Vater geistesgegenwärtig gesagt, ja, für morgen zum Frühstück. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und so Jahre später, gerade eben, ist mir eingefallen, Das war Ostern wahrscheinlich und die haben einfach Eier für morgens vorbereitet. Ich finde es so gut, dass am nächsten Morgen sie Zähne knirschen, jedem Familienglied so einen Berg Eiern einfach auf dem Teller hatten. So, isst deine 12 Eier, mein Sohn. Ja. Das ist einfach 12 Eier. Weil sie in der Lüge bleiben mussten. Ja, klar. Ja, natürlich. Fände ich schlecht. Ich finde es auch gut, dass du als Kind siehst, wie deine Eltern Eier kochen und dann du das als Erwischen einordnest. Ist das jetzt so verrückt? Ich war ein sehr begeisterungsfähiges Kind. Ja, und ein sehr kontrollierendes Kontrollfreak. So. Moment mal, hier kochen ein Ei mehr, als wir Leute sind. Erwischt! Ja, Stefan. Genau, weil meine Eltern sich komplett sehr beobachtet gefühlt haben. Und dann, da ist er wieder. Sei ganz normal, benehm dich ganz normal. Er zählt schon wieder unsere Schuhe. Das dritte Mal in dieser Woche. Was ist mit diesem Kind los? Das dritte Mal in dieser Stunde. Was macht er da? Aber würdest du deinem Kind so die ganze Story erzählen? Kinder sind entweder sehr süß oder sehr gruselig. Dazwischen gibt es nicht so viel. Die kontrollieren alles die ganze Zeit. Ja, eigentlich schon. Würdest du deinem Kind so die ganzen Mythologien erzählen? So, das ist eine sehr gute Frage. Oder würdest du dir was Eigenes ausdenken? Oder würdest du sagen, hier, schau dir die dummen Dreckskinder an vom Nachbarn, die in der Wiese rumlaufen, während du PlayStation 8 zockst? Oder ich glaube, mein Problem wäre eher, dass Eltern zu mir kommen, andere Eltern von anderen Kindern und sagen, ihr Kind behauptet, das gäbe den Weihnachtsmann nicht. Und das hat mein Kind den Glauben auch daran verloren. Dankeschön. Vor solchen Kommentaren habe ich das. Ich glaube nicht, dass Kinder auf andere Kinder hören. Klar. Die hängen den ganzen Tag mit denen ab im Kindergarten. Warum weißt du so viel über Kinder? Was ist da los? Ja, sie gehen in den Kindergarten. Ich bin nicht gerade den ganzen nicht, Tag in der Spielecke oder in der Kuschelecke oder in dem Monopoly spielen. Was war bei dir im Kindergarten der beliebteste Legostein? Hm? Gab's einen Legostein, um den sich alle immer gestritten haben? Ja, es gab auch diese. Kann man das vielleicht mal als Klingelton rausnehmen? Stefan, will ich ein ganzes Persogramm nur an verschiedenen M-Klängen. Nee, ich habe so ein kleines Keyboard vor mir, was ihr gerade nicht seht. Mit so Samples. Was war der beliebteste Legostein? Ich glaube, dieser große, den man unter Ding und als Anfang legt halt. Diese große Matte aus Stoppeln. Diese grüne. Die habe ich gar nicht benutzt, tatsächlich. Ich habe nie was auf Platten gebaut. Ist stabiler. Ja, aber so Fahrzeuge, das lernt man, kannst du ja nicht. Das lernt man in der ersten Stunde Kindergarten, Lego-Kurs. Montagsmorgens, 2 Stunden Lego-Kurs. Lernt man, dass es stabiler ist. Aber dann, du kannst ja dann ein schlechtes Raumschiff auf so einer Matte bauen. Was hattest du für Leistungskurse im Kindergarten? Ich hatte Lego und Sagerland, tatsächlich. Ich hatte andere Kinder schlagen und Essen klauen, tatsächlich. Essen klauen? Mhm. Ja. Bei uns war zumindest so ein 2x2 Block weiß und der hatte noch einen roten Kreis an einer Stelle. Geil! Und der war der. Ja. Und der, war der war so die Laserkanone in unserer Vorstellung. War das eine Laserkanone und die konnte man überall draufbauen. In hat deiner es eine Laserkanone. Niemand ich habe mich da auch stark gestritten mit anderen Kindern. Alle, ja, um mit diesen deinen imaginären Freunden. Ja, wenn du geschlafen hast im Kindergarten. Gay! Oh, burned! Ja, gut, okay. Ich habe mir immer von meiner Mutter, die mich in den Kindergarten gebracht hat, die Wörter Feuerwehr und Polizei aufschreiben lassen. Habe sie dann, während ich selber im Kindergarten war, dir nachgeschrieben in meiner Schrift. Und den Leuten gezeigt, dass ich Feuerwehr und Polizei schreiben kann, schon im Alter von einem Jahr oder so. Aber du wusstest nicht, was es bedeutet. Ich wusste nicht, was es bedeutet, aber ich habe Wörter geschrieben und ich war deswegen der King, der König des Kindergartens. Also da hätte auch Sieg Heil draufstehen können. Ja. Du hättest jedem. Es hat auch oft Mord und wer ist dieses Kind? Adoptiert mich und so. Ja, aber töte mich. Hilf mir. Genau. Bring mich, wach mich, weck mich einfach auf. Ja. Und die ganze aber Zeit das würde ich machen als Eltern. Ich würde sagen, Mama, wie schreibt man Polizist? Und ich würde halt irgendwie gnadenlos. Ein lustiges Wort. Satan oder so einfach aufschreiben. Ein lustiges dass Wort. Ich mir bis was dann noch ausdenken. Genau, was mir nicht einfällt. Ich habe jetzt ja nicht vorbereitet, was ich als Elternteil mache. Hallo? Das ist ja viel zu früh. Ich habe auch schon mal gesagt, dass ich meinem Kind das Wort für Stuhl nicht beibringen würde oder für Danke. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Ja. Lass mich doch mal wiederholen, wie Neueinsteiger. Es gibt keinen Neueinsteiger. Wir haben, klar, wir haben Stefan Frier seit 18 Folgen, ansonsten kommt keiner. Wir kriegen keine neuen Klicks. Der heißt Psycho Frier. Oh, burn! Nee, ich würde oder nicht? Ich würde gerne. Nee, ich glaube, wir haben Leute dazu gewonnen, die über Patreon gekommen sind. Einfach weil sie gerne bezahlen. Die bezahlen lieber, als eine Folge zu hören. Aber ja. Bezahlst du denn für andere Dienste, für andere Sachen im Internet? Ja, hauptsächlich für SOS Kinderdörfer, UNICEF, SOS Kinderdörfer, NPD und Satan ist noch da. Als Ausgleich. So 100 Euro an Pro Asyl, 100 Euro an NPD. Und dann mal gucken, was passiert. Genau, so einfach zwei Armeen aufbauen. Also beide Armeen auffristen. Genau, und die dann zusammen irgendwie zu beiden irgendwie der Organisationsmanager werden, dann beide an einem Termin, an einem Ort gegenüberstellen. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann filmen. Wenn du ganz viel Geld hast, die Hälfte an die Linke, die Hälfte an die AfD und dann einfach zusehen, wie das Land zerreißt in der Mitte. Wie einfach zwei enorm starke Kräfte in verschiedene Richtungen reißen und wie das Land in der Mitte auseinanderbricht. Das fände ich mal lustig. Das fände ich mal eine gute Idee. Ja, lustig oder menschenverachtend, je nachdem. Es liegt doch auch beieinander. Ja, Leute, spendet auf keinen Fall für die Linke. Wie hast du Ostern verbracht? Ich habe hauptsächlich masturbiert und Dota gespielt. Und es war sehr besinnlich. Und ich glaube, ich habe meine christlichen Pflichten erfüllt. Ich war nochmal in München, zwischen der letzten Folge und heute, für ein anderes Podcast-Projekt. Mega cool. Und da bin ich hingefahren, mit dem Auto hingefahren. Und wir haben Rast gemacht bei so einem seltsamen Ort, wo es ein Haus gab, was auf dem Kopf war. Also einfach auf ein Haus auf dem Kopf. Das war so eine Attraktion da in diesem Stadtteil. Und dann habe ich dieses Haus mal angeguckt, dachte mir, cool, ein Haus auf dem Kopf, eigentlich ganz geil. So das Auto, da war auch ein Auto dann drin, was unter der quasi auf der Garage stand, aber halt unten an der Decke hing dann quasi. Mhm. Und dann stand ich davor und muss so erstaunt geguckt haben, dass die McDonald's-Mitarbeiterin, die wo das da war direkt ein McDonald's daneben, ist zu mir gegangen und hat gesagt, das haben die so gebaut. Das haben die extra so gebaut, das Haus. Und ich dachte mir so, ach echt. Ich hätte mir jetzt echt Sorgen gemacht, dass irgendwie ein Wind das einfach auf, weiß nicht, auf den Kopf gedreht hat oder so. Aber wie kann man gucken, wie erstaunt kann man gucken, dass die McDonald's-Mitarbeiterin zu mir kommen muss? Ja, vor allem nicht nur erstaunt, sondern wie dumm auch muss man in der Situation kommen. Ja, und die hat sich verpflichtet gefühlt, mir zu sagen, nein, das haben die extra so gebaut. Und ich war auch so, ach echt, Dankeschön. Finde ich schon sehr schön. Eine Kurzanekdote. Ja. Ist doch auch mal nicht schlecht. Eine Kanekdote. Stefan Tietze, nur weil du laufend ISO-Zeugs trinkst, wirst du kein Kollege, du Lauch. Danke. Wo genau kam das jetzt her? What? Hier schreibt einer, wieso drückt Pommes Rüppel den Lars-Erik Pausen immer weg, wenn er anruft? Und da fällt mir ein, dass heute sehr lange dein Handy neben mir lag, du weg warst und ich andauernd Lars-Erik Pausen weggedrückt habe. Aber weil dieses Rätsel auch gelöst, ja. Es hat genervt, dass andauernd neben mir das Handy vibriert hat. Ich habe es andauernd weggedrückt. Ich habe andauernd Lars weggedrückt. Naja, als kleinen Sidestep. Es geht weiter. Bleibt dran, Leute. Die Gags kommen gleich wieder. Bleib kurz dran. Machen wir ein bisschen Werbung. Stefan, was sind deine neuen Projekte? Woran arbeitest du gerade? Wo können sich die Zuschauer mal ein bisschen umhören, wenn sie mehr von Stefan Tietze hören wollen? Stefan Tietze, komm. StefanTietze.com. Hast du deine Website jetzt eingerichtet? Ich habe echt überlegt, und zwar folgendes Projekt zu starten. Ich habe sehr lange schon überlegt, ein Buch zu schreiben. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich mal überlegt, das kapitelweise zu veröffentlichen. Also kapitelweise zu schreiben. Erstmal, vielleicht soll ich mir erstmal darüber nachdenken. Das ist eine richtig gute Idee. Aber kapitelweise zu schreiben und immer so jeden Monat mal ein Kapitel davon online zu stellen. Mhm. So quasi als Blog zu führen. Aber nicht so richtig Blog. Und worum geht es in dem Buch? Das möchte ich noch nicht verraten. Aber saugeil. Aber ist es eher ein Roman oder ist es eher so ein... Es ist, glaube ich, eher Sitcom. Es ist, glaube ich, eher so, dass jedes Kapitel kann auch für sich stehen, glaube ich. Es sollte eher so Sitcom-mäßig sein, lustig sein. Aber ist es schon so die Verrücktheit der Welt gesehen durch die Brille eines verrückten Mitzwanzigers und dessen Probleme so schon aus der Ecke, oder? Das ist ein erster Arbeitstitel, aber nein, eigentlich geht es um was ganz anderes. Spielen Tiere eine große Rolle? Ja, sehr, zu große Rolle. Vielleicht, du bist auch sehr selbstkritisch. Du beginnst das Buch auch mit... In meinen Zeugnissen damals in der Grundschule stand immer, Tiere spielen in seinem Leben eine zu große Rolle. Aber er ist auch sehr selbstkritisch. Also in Mathe, 3 plus 3 ist 6, könnte auch 5 sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich habe ich es ein bisschen zu hoch. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht, ich bin nicht so gut in diesem Fach. Habe dann sehr viel, mein Lösungstext war immer sehr groß und falsch dann am Ende auch einfach. Fing richtig an. Okay, einfach nochmal zu oft relativiert. So 5 durchgestrichen, 6 und es war immer die 5. Es war immer die erste Antwort, war richtig. Es ist immer die erste Antwort. Jede einzelne Leute, Frage. Leute, das ist eine sehr gute Frage. Stehen. Ob die erste, das, was einem als erstes einfällt, ob das oft nicht die bessere Idee ist. Ich sage glaubst nein. Du, angenommen, die Menschheit hätte, dass alle Leben, alle Menschen hätten immer nur den ersten Gedanken verfolgt. Glaubst du, die Menschheit wäre jetzt weiter? Nein. Genauso weit oder weniger weit? Weniger weit. Der Meinung bin ich auch. Du brauchst Leute, die einfach mal anfangen nachzudenken und ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Es ist nicht immer nur alles schwarz-weiß. Genauso wenig kann man diese Frage beantworten. Ich finde gerade bei Humor, gerade bei Comedy, finde ich, ist es sogar die gehört es zur Kunst, nicht den erstbesten Gedanken zu nehmen. Sehr gut. Wenn jemand über Comedy kritisieren kann, dann der in der letzten halben Stunde Mörder die Sachen rauskommt. Wir beide. Also hört euch jetzt an, wie wir beiden Comedy-Füchse euch von Humor erzählen. Nee, auf jeden Fall. Also wenn du dann, keine Ahnung, zum Beispiel jemand in der Sendung heißt, der heißt Dieter Speck und dann ist das Erste, was dir einfällt, ist irgendwie weg mit dem Speck oder so ein Scheiß. Das ist das Erste, was dir einfällt und genau den darfst du nicht machen, weil den kann sich auch der Zuschauer ausdenken. Du als Profi musst aber den Anspruch haben, dass du mehr schaffst als das, was der Zuschauer schafft. Weil weg mit dem Speck musst du gar nicht machen, weil das macht der Zuschauer schon. Es gibt jetzt ein neues Comedy-Special, was ich schon oft empfohlen habe. Tom Segura. Endlich fällt mir ein Beispiel ein, wo ich den gut empfehlen kann. Und zwar hat er gesagt, dass er sehr schlecht im Smalltalk ist und auch immer die erstbesten Dinge anspricht. Und hat er gesagt, wenn jemand von euch über 1,80 ist, es gibt keine Chance, dass ich es nicht erwähne. Ich werde sagen, spielst du, wow, bist du groß, spielst du, spielst du Basketball, wie ist die Luft da oben? Wenn du über 1,80 bist, ist es keine Chance, aber auch so runtergeradert. Einfach so runtergeradert, ne? Ja, super. Oh, wow, toll. Ja. Das fand ich sehr lustig. Guck dich das an. Oder Florentins Stand-Up-Special, was jetzt bald auf Netflix erscheint. Ja, tatsächlich. Das kann ich verraten. Meine Frau, der Krebs und ich, haben wir tatsächlich veröffentlicht vor 2 Wochen. Und es kommt relativ schlecht an tatsächlich, weil ich einen Großteil... Du hast nur einen Stern. Ich habe nur einen Aber Stern auch tatsächlich nur, bekommen. Weil es 0 Sterne nicht gibt. Tatsächlich. Ja, ich habe mit Netflix gesprochen, habe gesagt, was ist da los? Und die haben gesagt, tatsächlich, die Leute haben sich mehrfach bei uns gemeldet und gesagt, können wir nicht 0 Sterne geben? Aber es geht nicht. Es geht tatsächlich nur 1 Stern. Das Problem war vielleicht... Was war das Problem? Du bist wirklich der am einfachsten zu beeindruckende Mensch. Du hast einen laufenden Motor. Ein Motor? Motor. Nein. Motor. Motores. Motor. Motores. Horror. Chor. Lass uns mal von vorne anfangen und überlegen, wie wir es hinkriegen, dass die Folge gut wird. Ich finde es ja auch immer die Frage, wollen Leute jedes Mal so eine aufgepeitschte Musical-Folge wie letztes Mal haben, wo wir wirklich komplett ausgerastet sind, uns die Kleider vom Leib gerissen haben, comedy-technisch. Oder halt auch mal so eine Folge wie heute, wo wir so ein bisschen in uns gehen und ein paar Hörspiele drin haben, ein paar ernste Sachen. Nee. Ich finde es nicht so schlecht, manchmal ein paar Sachen zu haben. Nee, ich glaube, die Leute wollen schon eher Energy. Ja, was Du hast unsere Community. Nö. Wieso glaubst du, dass du weißt, was sie wollen? Ich hasse nicht unsere Community, ich hasse nur die Community, die sich bemerkbar macht. Den Rest mag ich. Gibt es eigentlich Podcast-Pornos? Ja, es gibt Hörpornos für Lastwagenfahrer, die dann auf der Straße, wenn sie unterwegs sind, machen sie ein Porno an, so von wegen rein, raus, rein, raus, rein. Ich gehe jetzt im Fenster. Und ach, er holt nur seinen Cockring. Jetzt alles klar. Legt sie sich hin, ich glaube, sie will, nee, jetzt doch. Hey. Im Hintergrund, die Pizza wird immer kälter. Die Pizza wird kälter. Die Pizza, sie haben jetzt die Pizza, ich glaube, sie haben Pizza so Salami bestellt, groß. Bestellt, groß aber gar nicht gegessen. Das war ganz schön große Pizza für so eine kleine Frau. Aber naja, was heißt kleine Frau? Sie ist schon, also... 1,50 im Verhältnis, weil wenn sie mal sich hinstellen... Groß. Jetzt holt er sein erregiertes Glied raus und ja, führt es... Das war schon erregiert, bevor er in die Tür reingekommen ist. Alles klar, okay, gut. Habe ich nicht gemerkt. Wer sind Sie jetzt? Entschuldigung, Sie reden mir gerade... Ja, ich bin in diesem Raum. Ich bin ein Tontechniker eigentlich. Aber ich dachte, ja, ich wurde hier engagiert, diesen Tonporno zu machen. Alles klar, ich gehe einfach wieder raus. Ciao. Nee. Ich sehe gerade, Sie sind ein bisschen dick angezogen hier in der Tonkabine. Ist es immer recht warm. Ja, mir ist auch ein bisschen warm. Ich sehe einfach mal die Jacke aus. Okay? Sie können die Jacke einfach ruhig an. Wir können die ruhig hier hin hängen und. Ne, die Heizung ist jetzt. Tut mir leid, die Heizung habe ich jetzt ein bisschen warm. Ah, ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, aber sie haben ein bisschen abgenommen. Kann das sein? Naja, hier. Kann also, ich mal kurz. Oh, ich, aber. Sie sind ein schöner Körper. Ah, naja, danke schön. Ziehen Sie doch mal das Shirt aus, einfach mal so unverbindlich. Bitte? Was? Ich meine, weil es tontechnisch ein bisschen, weil man es ein bisschen hört auf dem Mikrofon bisschen, oder wie. Es knistert ein bisschen. Dann, wenn Sie das sagen, dann ziehe ich doch mal. Sieh doch einfach mal aus kurz. Sie haben einen sehr schönen Körper tatsächlich. Dankeschön. Mann, was machen Sie für einen Sport? Ein bisschen Squash spiele ich. Squash? Squash. Ich liebe Squash. Wirklich? Ja. Wir können ja mal zusammen Squash spielen. Wie sagen wir Squasher immer? Auf zum Squash! Ja, das stimmt. Das sagen wir. Das ist ja, wir haben ja so viel, wir haben ja so viel gemeinsam. Das ist ja interessant. Ja. Ja. Jetzt ciao! Jetzt sehe ich jetzt wieder meine... Gut, dann haben wir alles. Ich glaube, wir verlassen jetzt die Realität dieses Hörspiels, weil ich glaube, die werden so nicht mehr produziert tatsächlich. Könnte aber sein, bin ich mir nicht 100%ig sicher. Wir können in der Richtung noch bleiben. Oder die Maulwürfe! Woo! Maulwürfe! Aus Bonn! Nee. Nein. Sag mal. Das ist aber sehr lustig. Ja, lass uns doch mal über die letzte Folge reden. Einfach genau. Lustig Moment der letzten Folge. Best of. Wir wollten immer schon mal ein Best of machen, aber es klappt nie. Aber ist auch nicht unsere Aufgabe eigentlich, oder? Sollten wir eigentlich nicht mal jemanden... schon. Nee. Das ist ziemlich genau unsere Aufgabe. Als Podcaster und Produzent. Ich finde, man sollte mal jemanden beauftragen. Irgendwie einen Tonmann oder irgendwie. Das finde ich ganz. Unser Tonpraktikant, Timo. Nee, wir wenden uns an so eine Agentur. Na, ganz kurz, also wir spielen ja mit offenen Karten, ne? Wir verdienen jetzt Geld mit diesem Podcast. Patreon ist aktiv, ihr könnt uns Geld geben. Und wir sind aber ein Podcast, der zurückgibt. Wir wollen auch einen Teil dieses Geldes wieder in den Podcast fließen lassen. Wir wollen nicht nur alles nehmen und selbst für uns benutzen. Und so Haben wir uns entschieden? Ich glaube, die Seite ist dafür, dass man nur alles ins Projekt wieder einfließen lässt. Ja, aber wir denken einen Schritt weiter. Wie können wir die Hälfte von dem, was zurückkommt, wie können wir 10% von dem, was genau, was machen, was machen wir mit den 3% der Einnahmen, die wir in dieses Projekt stecken wollen? Und da wäre dann mal eine interessante Möglichkeit, dass wir vielleicht uns jemanden besorgen, der ein Best-of schneidet. Ich wäre auch für ein Redesign unseres Logos, zum Beispiel in lila. Magenta. Halt einfach, dass es so ein bisschen mal anders, ein anderer Wind reinkommt. Ich würde aber gerne nicht so viel bezahlen. Was glaubst du, kostet jemand, der hier einfach für eine Podcast-Aufnahme jongliert? Die ganze Zeit? Der einfach eine Stunde lang jongliert, den wir uns in die Tonkabine holen. Und womit? Ich kann selber mit drei Bällen jonglieren. Mit Maiskolben. Wie lang? So ein Bio-Jongleur vielleicht, der einfach hier mit so drei Maiskolben reinkommt und jongliert und einfach die gesamte Aufnahme und wir ihn aber nicht beachten, sondern einfach nur aufnehmen. Das fände ich super. Oder so ein Gebärdensprachen-Dolmetscher, den wir dann abfilmen, der die gesamte, aber auch wie beide reden, der die gesamte Folge in Gebärdensprache macht und wir veröffentlichen erst die Gebärdensprache und dann müssen die Leute raten, worüber wir gesprochen haben. Er hat während des Jobs 12 Kilo abgenommen. Genau. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Gebärden. Stell dir vor, jemand muss uns beide gleichzeitig dann die ganze Zeit irgendwie nachmachen. Das ist, glaube ich, echt hart. Aber ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Gebärdensprache zu machen. Ich lasse es einfach. Ich mache es einfach nur. Ich will auch die ganze Zeit solche Wörter sagen wie Blowjob, Blowjob, Blowjob. Nee. Das ist 1:1 ein Nick Thune-Gag. Oder einfach die ganze Zeit sowas wie Mammutbaum oder so Dinge, ja, genau, die er hundertprozentig nicht wissen kann. Ja, genau. Und dann immer so gucken, was er jetzt macht. Mammut, fängt er an, das zu buchstabieren oder was? Keine Ahnung, halt also wirklich so ganz spezielle Worte, irgendwie so Quantenphysik oder Heisenbergsche Unschärferelation oder sowas in der Richtung. Ja, ja, einfach genau, gucken, also, was sie draus machen. Ja, richtig. Und immer so schwitzen und so. Ja, Sinuskurve. Ja, du weißt schon, Unschärfe, du weißt, was ich meine. Viel von Gebärdensprache ist auch dieses, komm, du weißt doch, was schon, ich meine. Komm, dieses Fordernde, dieses. Komm, hier, dieses, na, wie heißt es nochmal? Schnipsen, sehr viel. Genau. Dieses, komm, hier, na, wie heißt es nochmal, hier. 2,5 Stunden lustig, lang, gesamten Vortrag. Hast du mir erklärt, dass Gehörlose, kurz bei Behinderten-Gags kurz, damit wir wieder dieses einfache Vortrag gewinnen, dass Behinderte, Behinderte dieses, die halt Gebärdensprache brauchen. Hörige. Schwörige. Gehörige. Ja. Dass die klatschen, indem sie ihre Hände hochnehmen und sehr doll, also ihre Handinnenflächen nach außen wedeln. Also Jazzhands-mäßig. So Jazzhands-mäßig quasi. Und man kann ja auch klatschen so, ja, das hat mir gefallen, ich stimme zu, aber du kannst nicht diese Jazzhands machen, ohne dabei unfassbar euphorisches Gesicht zu machen. Du musst immer so breit grinsen und ja, wow. Ja. Aber es gibt auch Situationen, in denen man klatscht und keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel jemand ist gestorben und macht so einen Rückblick und danach klatschen alle höflich. Genau, und so ein bisschen traurig. Es geht traurig. Bei deinen Tauben recht schlecht, weil es Nein, immer so du kannst nur euphorisch klatschen, so, ja, so zugabemäßig. Aber du kannst nicht so klatschen in dem Sinne, dass du sagst, ja, hat mir jetzt gefallen. Ich glaube, da gibt es auch Abschwächungen. Wenn du so niedrig, dann ist es so, war okay. Aber wenn du ganz hoch wedelst, dann ist es glaube ich, stärker, tatsächlich. Das sollten wir echt mal machen. Wir holen uns so einen Gebärdensprachen Guy und lassen den alles übersetzen. Synchron. Livestream. Finde ich echt gut. Live-Folge hatten wir auch mal überlegt. Eine 24-Stunden-Live-Folge. Machen wir für 10.000 Euro. Weil wir so viel zu sagen haben. Für 100.000. Nee, nichts zu sagen haben. Also, ich würde einfach so eine Webcam quasi in deinem Schlafzimmer installieren. Ein guter Freund von mir. Big Brother-mäßig. Ein guter Freund von mir. Glaube ich dir schon nicht. Du musst authentisch bleiben. Mein Bruder, Lars Pausen, der streamt manchmal auf YouNow. Das ist so eine Streaming-Plattform, wo Leute streamen und dann kann man als Zuschauer denen Geld geben, Geld spenden. Und da hat er einmal bei einem Stream wahnsinnig viel Geld verdient, also irgendwie 100 Euro oder sowas auf einmal. What? Und dann hat er geguckt und es kam alles von einer Person. Und er war stand in Kontakt mit so einer Kontaktperson von YouNow, weil die so ein Projekt geplant haben. Und dann hat er mal gefragt, so, ja, was ist denn da los? Und er so, ja, das ist ganz normal. Das sind meistens so Scheiche aus Saudi-Arabien und die schauen sich ganz gerne blonde Menschen an. Der versteht kein Wort von dem, was er sagt, aber die schauen sich einfach gerne blonde Menschen an und schenken ihnen einfach Geld, weil sie blond sind. Und es scheint tatsächlich ein Geschäftsmodell auf YouNow, scheint ein Geschäftsmodell auf YouNow zu sein, dass einfach blonde Menschen streamen den ganzen Tag und einfach einen großen Teil ihrer Einnahmen von Scheiß bekommen, die ihnen einfach nur Geld geben, weil sie blond sind. Ohne, dass sie ein Wort verstehen von dem, was sie sagen. Das ist schon eigentlich ganz geil. Aber auch geil, dass der Scheich so weit geht, dass er nicht nur blonde Menschen sehen will, sondern blonde Menschen auch bezahlen will, dafür, dass sie blond sind. Ja, vor allem, ich finde es auch so geil, dass diese YouNow-Mitarbeiterin das so erzählt hat, als wäre das so natürlich so. Unser Geschäftsmodell beruht darauf, dass Leute aus komplett bescheuerten Gründen anderen Leuten blonde, Geld geben. Genau. Das ist wirklich großartig. Auch noch rassistisch auf irgendeine Art. Wollen wir uns nicht, ne, blonde Perücken, auf, so Langhaarperücken aufsetzen? So lange Haare, und dann mal so bei ohne Scheiß, und dann bei YouNow eine Folge machen? Das wäre, finde ich, glaube, unsere Leute würden das gar nicht so schlecht finden. Auf einmal uns blond zu sehen. Ich habe endlich einen Grund, meine Haare blond. Müssen uns eigentlich die Haare blond färben. Wir können nicht blonde Perücken. Ich hatte mal eine Zeit lang blonde Strähnchen, als ich noch sehr klein war. Ja. Aber hattest du auch mal so einen Obi-Wan Kenobi-Zopf? So einen Zopf, so einen kleinen Zopf so hinten dran? Nee. Der, glaube ich, hätte genau zu dir gepasst. In einer gewissen Zeit hätte er gut zu dir gepasst. Ich hatte sehr lange sehr helle blonde Haare. Es ist irgendwann gekippt, ich weiß auch nicht, weil als ich damals in einen Krug voll Pech gefallen bin, oder keine Ahnung. Und dann, ein Krug? Da ist er wieder. Gehirn, lass mich jetzt nicht im Stich. Ja, ungute Stefan ist wieder da. Ich hatte so einen Topfschnitt ganz lange in meinem Leben. So einen Topfschnitt. Ich kann es nicht deutlicher formulieren. Ja, ich verstehe auch, was gemeint ist. Weil du keine Reaktion zeigst. So tot, meine Augen sind Reaktion tot. Welche Reaktion soll ich auf das Wort Topfschnitt zeigen? Weiß nicht, jubeln kurz oder so. Mit Händen wedeln. Aber wir müssen uns mal, für die ersten 100 Euro, die wir einnehmen, färben wir uns für einen Tag die Haare blond und machen einen Stream. Wir haben jetzt schon fast 100 Euro eingenommen, das ist nicht gut. Auf YouNow, einfach um noch mehr Geld von arabischen Scheichs zu bekommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir lassen uns während des Streams die Haare von blond färben. Von einer Gebärdendolmetscherin die Haare blond färben. Die aber selber grüne Stream. Haare hat. Vor allem blond ist relativ normal und relativ verbreitet. Wie viele sind bereit, Leute zu zahlen für zum Beispiel grüne Haare? Oder pinke Haare? Das oder blaue Haare? Das weiß ich nicht. Oder rote Haare? Oder braune Haare? Oder schwarze gelbe Haare? Haare? Oder Frauenhaare? Oder schwarze Haare? Oder pinke Haare? Fragezeichenhaare? Oder ultramarinblaue Super Mario. Haare? Oder Kaki Haare? Kaktus? Tetris? Flasche? Tetris? Blöcke, die runterfallen? Türme aus rotem Gold. Das saftig war kein Lied. Was hältst du von folgendem Star Wars Sketch? Dass die ein Konzert spielen, aber alle sauer sind, dass sie nur einen Song haben. Du meinst so wie bei Family Guy? Ja. 1:1 für mich, ja. Ah, das war, also um nochmal an die besten Gags zurückzudenken, das war einer der besten Gags aller Zeiten. Die Vorstellung, Episode 4, also die Story, ne, Junge in der Wüste, trifft so einen alten, mysteriösen Mann, er zeigt ihm diese Zauberkraft, er zeigt ihm das Lichtschwert, er will in die Welt hinausziehen, um fantastische galaktische Abenteuer zu sehen. Sie gehen in diese Bar, wo diese Band im Hintergrund spielt, und ab dann verfolgt die Handlung und die Kamera nur noch die Band. Wie sie ihre eigenen bei einem Agenten sitzt und einen neuen Deal aushandelt und irgendwie ein Albumcover schießen muss. Und der eine hat wahnsinnige Drogenprobleme. Wahnsinnige Minderwertigkeitsprobleme. Das genau, steht auf die Freundin vom Keyboarder. Der neue Song kommt nicht an, aber er will seine kreativen Visionen durchsetzen. Und die macht aber immer so eine Rolle spielt, aber immer so eine untergeordnete. Ja, so dass bei einem Auftritt so ein besoffener Jedi mal irgendwie das Keyboard zerstört hat, aber so eine ganz uncoole Rolle spielt, aber noch oder, da ist. Oder einmal in so einem Raumschiff sieht man im Hintergrund, wie Luke im Raumschiff so vorbeifliegt oder so. Im Hintergrund wird sie die Story erzählt. Man sieht so, das ist die eigentlich bessere Story, aber ich schaue mir jetzt diese auch Story so, hier ich an. Ich habe neulich irgendwie aus Spaß habe ich mir so ein PlayStation-Spiel gekauft, wo man gegen andere kämpft und als Batman und Joker, das heißt Injustice, so ein klassisches Beat-em-up-Spiel. Mhm. Und dann kann man in so einer Arena kämpfen, wo im Hintergrund so zwei Riesenwesen gegeneinander kämpfen. Ja. Und man kämpft dann vorne die ganze Zeit mit Batman und dem Joker und Superman und so. Denken Sie aber, da hinten ist der viel geilere Kampf. Leute, ich würde lieber die da hinten sehen, einfach nur. Ja. Das wäre einfach cool. Du steuerst nur nach links, damit du die Szenerie da hinten sehen kannst. Ja. Was? Ich glaube, Jan Böhmermann ist gerade in dem Raum neben uns. Echt? Oder ist es nur Tom? Nee, das ist Tom. Ach Mann, ey. Wenn sich das transportiert, war das sehr lustig. Ist schon blöd, wenn ein Typ, der einfach random hier reinkommt, lustiger ist als wir in 40 Stunden. Minuten. Stefan und Florentin werden zu einer Person. Wir werden echt lang. Sie verschmelzen einfach zu einem Menschen. Ich glaube, in Folge 1000 können wir nicht mehr unterscheiden, wer ist. Wir reden genau gleich und wir fangen an, genau dasselbe zu sagen, nur gleichzeitig quasi, wie so ein Echo, was halt zu früh kommt. Wie wär's, yes, wenn wir mal eine Folge komplett synchron sprechen? Also jeden Satz einfach gleichzeitig sagen. Und jeder Gag von Feedline bis zum Ende, die man auch in einem gewissen professionellen Umfeld als professionelle Comedy-Autoren manchmal Pannenschneiden nennt. Und dann... Wie schnell kannst du synchron übersetzen? Simultan übersetzen? Wie schnell kannst du simultan übersetzen? Was soll ich dir jetzt sagen? 40% oder was? Nee, ich würde jetzt gerne mal versuchen. Hey, also ich spreche auf Deutsch und du versuchst mal auf Englisch zu übersetzen. Okay, gleichzeitig. Warte mal. Okay, das ist spannend. Das ist sehr, sehr interessant. Hallo, mein Name ist Stefan. Hello, my name is Steven. Dietze und ich liebe Mammutbäume. And I love mammoth trees. And I wow! Podcast Entertainment vom Feinsten. Nee, ich find's geil. Wenn wir wetten das oder so, irgendwann der Synchronsprecher so überschwenkt in. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was das Wort heißt. Und dann nehmen sie 10 Minuten lang, die reden schon gar nicht mehr Englisch, ist schon die nächste Wette am Laufen, aber er die ganze Zeit noch am Mikro, ganz nah am Mikro. Oder wenn sich die Dynamik ändert und er irgendwann. Das habe ich schon mal irgendwo auch Leute anruft, so Native Speaker anruft und fragt, was das heißt. So ein Problem, Mammutbaum, was soll das heißen? Oder irgendwann die Dynamik ändert und er Dinge schon sagt, bevor der andere sagt, immer so, ne, mein Name ist Stefan. Hi, Michael name is Steve, ich liebe isotonische Getränke. I love isotonic drinks. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch viel zu wenig davon trinke. Man sollte sehr viel davon trinken. We should drink ich a lot bin 21 Jahre alt. Ich hasse Menschen. Ich hasse andere Menschen, im speziellen Florentin. Und ich versuche gerade herauszufinden, wie schnell man sprechen muss, damit der Synchronsprecher einen komplett verliert. Ich habe Synchronsprecher gesagt, aber ich meinte eigentlich simultan. Ich glaube, andere Sprache. Spanisch ist schneller als Englisch. Er benutzt es als Showreel und benutzt auch andere Sprachen einfach, um zu zeigen, dass er gut ist. Du willst gar nicht mehr, merke ich. Okay, alles klar. Ciao. Ja, dann mach du mal. Ich. Sprich du mal Englisch. Und du sprichst auf Deutsch. Ja. Damit du dich jetzt genauso blamieren kannst, erstmal sprich ich auf Deutsch und du übersetzt. Das ist nicht blamiert. Du hast das ganz gut gemacht. Ich bin Stefan. I'm Steven. Und ich liebe Gurken. I love cucumbers. Was ich auch mag. What I also like. Synchronleuchter. This lamps that are stuck under the roof, under the ceiling, you know? This round, this very light, big things under the ceiling. You know what I mean, okay? He's not talking anymore. I don't know. Und Mäuse. He's dead. I think he's dead. Oh my God, there's a lot of blood. Oh my God. Somebody check. Could somebody call 911? Now, please. Oh my God. Sehr gut, du wusstest, was Kronleuchter heißt. So gut. Was heißt Kronleuchter? Chandelier. Ich wusste das von Stefan nicht. Und. Was heißt Barsch? Baker. Ja. Lachs? Salmon. Lachsbarsch? Salmon Beaker. Barschfrucht. Beaker Fruit. Nein. No. Fragezeichen. Question mark. Question mark. Fragezeichen. Cucumber. Gurke. Pickle. Spot. Fragezeichen. Question mark. Jacke. Jacket. Jacken. Jackets. Let's step it up a notch. Let's see how far you can go. Okay. Okay. Nee, komm jetzt ja auch mit dem Scheiß. Come on, we stop. Kennst du mir auch den Müll. Diese Rubrik war schon vor ein paar... Diese Rubrik. Segment. Okay. Ich hab's gewusst. Du hast nicht gewusst, so schnell. Okay, lass mal ein bisschen Content machen. Wir haben noch nicht so viele Gags rausgehauen, diese Folge. Deswegen würde ich dich jetzt bitten... Also ein paar Gags. Feedline, Punchline, okay. Ganz klassisch. Ich sag die Feedline und dann überlegen wir uns zusammen eine Punchline. Und dann sag ich eine Feedline und du sagst eine Punchline. Genau. Was ist der Unterschied zwischen einem Vorhang und einer Vorhaut? Das, was aus dem Vorhang kommt, will man öfter sehen. Lieber sehen. Was? Das, was aus dem Vorhang kommt. Aus dem Vorhang kommt. Was aus dem Vorhaut. Ich möchte nochmal lösen. Ich möchte lösen. Das, was aus dem Vorhang kommt, sieht man lieber an, wenn man hört dem lieber zu. Der Vorhang ist allgemein Lust. Ja. Was ist der Unterschied? Wie viele Feiertage braucht man, um sich zu erholen? Drei. Ja, das sieht aus dieser Antwort. Warum sind die Nilpferde zum Flughafen gegangen? Weil sie in Köln waren und Rheinpferde sich nicht so gut anhörte. Sind nach Ägypten geflogen dann? Ich höre mal ganz kurz, ob jemand lacht. Nein. Schade. Ey, wir machen das jetzt jede Folge. Weshalb wir das richtig gut können. Ja, aber machen wir eine vernünftige. Weshalb ist dein Mikrofon übersteuert? Wie angestrengt du gerade nachdenkst. Als wäre es wirklich wichtig, darüber sich Gedanken zu machen. Also ich dachte, das wäre die Feedline. Ja. Warum ist mein Mikrofon gerade übersteuert? Wissen die Leute, dass eine Socke auf meinem Mikrofon ist? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Was kann man halt, stopp. Verschieb dich nicht. Das ist ein Podcast. Ihr könnt pausieren. Ihr könnt jetzt aufhören. Lass uns nochmal anfangen, ganz kurz. Mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Und ich glaube, wir geben jetzt Gas. Wir haben die Gags, wir haben den Fun. Und ich glaube, wir rappen jetzt zusammen. Florentin ist gegenüber. Von mir, er rappt. Meine Rhymes sind so hart wie ein Diamant. Ihr habt mich jetzt bald schon wieder erkannt. Weil ihr mich schon kennt, ihr habt schon mal meine Podcast gehört. Weil das ist Folge 45. Und es hat euch bislang nie gestört. Sie ist unerhört. Stefan ist auch im Raum. Für mich ist er ein Traum. Ich glaube es kaum, aber... Ruhm ist für mich nur Schaum und Rauch und Schaum. Du hattest den Raum, Schaum. Du hattest den Reim schon, aber hast dann noch ein Wort draufgelegt, weil es schon besser passt. So ist, läuft das nicht. Bam, bam, bam, bam. Aber hat mal jemand gecheckt, was in den Köpfen von Freestylern vorgeht? Die müssen doch sehr gut drauf sein, die Jungs. Mensch, was ist da los? Die haben es doch richtig drauf. Sie können nicht ihre gesamte Doktorarbeit in dieser Stimme halten. So. Wow, hat das sich ist jemand mal gefragt, was zwei Protonen im luftleeren Raum machen? Ich habe Leute gefragt, was die mir gesagt haben. Wow. Ihr glaubt das nicht. Man kann alles in dieser hohen Stimme sagen und es ist automatisch cool. Nein, nicht cool, aber irgendwie, man bleibt doch dran. Ja, was hat er uns zu sagen? Hat so einen energetischen Unterton. Warum ist er in dieser Stimme? Was will er uns noch erzählen? Und wie schaffen sie es da wieder rauszukommen? Was weiß er alles noch, wenn er das schon weiß? Ich will mehr von ihm hören. Man kommt sehr leicht wieder raus. Oder nicht, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich doch wieder drin. Lass es mal Bits von anderen Comedian als unsere eigenen ausgeben. Törö. Hey. Nicht mit dem Mikrofon gegen den Kopf. Okay. Mein Name ist Stefan. Das Fun steht für Spaß. Und mir gegenüber sitzt Florentin. Die Comedy Queen. Rhymes. Du lässt dich zu sehr ablenken. Stefan. Ja. Hey. Ist ein Problem, ne? Wenn man während der Podcastaufnahme irgendwie, wenn man am Fenster sitzt und dann fährt er einfach gebannt ein Auto vorbei. Hattest du schon mal bei einem Buch einen Moment, wo du einen Satz gelesen hast und das Buch kurz zugemacht hast und aus dem Fenster geschaut hast? Und dann nachgedacht hast über den Satz? Ja. Oder einfach nur, weil du den Vogel in dem Garten noch nie gesehen hast und überlegt hast, wow, was ist das für ein Vogel? Nee. Und hey, ich habe auch noch Hausaufgaben zu tun. Und oh mein Gott, ich sollte vielleicht was essen. Vielleicht ist im Kühlschrank noch ein Kinder-Bueno. Wem gehört dieses Haus? Warum bin ich in diesem Haus? Kinder Buenos hältst du im Kühlschrank? Das war jetzt im Freestyle. Comedy ist auch ein bisschen wie Freestyle. Habe ich jetzt ein Wort gesagt, was nicht so ganz reinpasste. Aber ja, tatsächlich halt ist im Kühlschrank. Genau wie Schokofresh. Schokofresh. Schokofresh gibt's doch gar nicht mehr. Doch, Schokofresh gibt's noch, aber Happy Hippo Snack gibt's nicht mehr. Aber es ist Happy Hippo Snack Kakao. Happy Hippo Snack ist jetzt Schokofresh. Habe ich nicht verstanden, diese Revolution. Ja. Ciao. Ciao. Ich. Die Scheiße.